Ein neuer Roman von Christian Krach, der wird im deutschsprachigen Literaturbetrieb immer mit gesteigerter Spannung erwartet, weil seine Romane von manchen sehr geschätzt werden auf der einen Seite und weil der Schweizer Autor mit seinen Interviews, auch mit seinen Büchern, immer mal wieder für Kontroversen gesorgt hat. Faserland 1979 und Imperium, das waren viel beachtete, auch umstrittene Romane von Christian Krach. Sein jüngster wird morgen erscheinen und Die Toten heißen. Der Roman spielt im Filmgeschäft. Deshalb haben wir unseren Filmkritiker Patrick Welinski gebeten, sich dieses Buch anzuschauen. Wie viele Filmkritiker ist er gerade bei den Filmfestspielen in Venedig? Dort haben wir ihn erreicht, was Sie gleich an den italienischen Hintergrundgeräuschen merken werden. Herr Welinski, was für eine Filmgeschichte erzählt denn Christian Krach in diesem neuen Roman? Also er erzählt vom Schweizer Stummfilmregisseur Emil Nägeli, der hat einen Stummfilm gedreht, Die Windmühle, mit dem ist er weltbekannt geworden, ein poetisches Meisterwerk in den 1930er Jahren. Alle verehren ihn, weil er es geschafft hat, die Wahrheit auf die Leinwand zu bannen. Aber er weiß nicht so richtig, was er danach machen soll. Er kriegt unterschiedliche Projekte angeboten, ist aber in so einer Krise, das hat auch mit seinem Vater zu tun, der gerade gestorben ist, da kommt eine schreckliche Kindheit hoch und dann nimmt er den Auftrag an, für die UFA ein Horrorfilm in Japan zu drehen. Das soll so ein ekelhafter Propagandaschinken werden. Und ihm gegenüber ist die andere Hauptfigur, die Christian Krach erfindet, der Kulturattaché Masahiko Amakasu, der so eine Art Bruder im Geiste ist von Emil Nägeli, der auch immer Großes vorhatte, aber jetzt quasi nur der Chauffeur ist für Charlie Chaplin. Und diese beiden Männer, die merken eigentlich, dass sie sehr viele Hoffnungen und Träume haben, die sich nicht verwirklichen lassen, die keinen Widerhall finden in dieser Welt, in der sie sich bewegen und auch mit dieser neuen Welt, die da aufkommt. Der Stummfilm hört auf, der Tonfilm kommt, der Farbfilm ist nicht so weit. Sie können damit nichts anfangen und sind eher so wie Geister, die sich nicht wirklich fortbewegen können, die so ein bisschen verloren wirken. Also eine Geschichte, die einen deutschen Zweig hat, einen japanischen Zweig hat. Wie konstruiert Christian Krach das Ganze denn? Wie zieht er das auf? Ja, dazu muss man wissen, er hat sich am japanischen No-Theater bedient. Das bedeutet, dass er die Struktur des Romans anhand dieses No-Theaters konzipiert. Dazu muss man wissen, ein klassisches No-Theaterstück ist aufgebaut in drei Teile, Ya, Yo, Q. Und das führt dazu, dass im ersten Teil die Figuren alle auf der Stelle treten. Es gibt ganz viele Rückblenden, der ganze Rhythmus ist schlurfend. Man weiß nicht wirklich, kommt hier noch eine richtige Handlung zustande oder nicht. Im zweiten Teil beginnt dann plötzlich diese Handlung, die Figuren treffen aufeinander, es kommt zu so etwas wie ein Plot. Und dann der dritte Teil, nur ganz wenige Seiten, macht etwas, das ist für einen deutschen Romankontext schon seltsam. Er entledigt sich aller Figuren ganz plötzlich, ganz wenige Seiten. Alle verschwinden und es ist so, als hätte es diese Geschichte gar nicht gegeben. Das ist dieser eigentliche japanische Zweig, diese Geschichte, die in Japan selber spielt. Da ist Krach sehr, sehr positiv. Er ist nicht exotistisch. Er zeigt die japanische Kultur voller Respekt. Er bedient sich auch keiner Klischees. Aber der eigentliche Trick, das ist dieses Erzählexperiment. Das ist ein Roman in drei Teilen, dessen letzter Teil nur ein paar Seiten dauert und quasi die ganze Ausgangslage in wenigen Seiten auslöscht. Und ist das jetzt eine gute Idee, so eine Theaterkonstruktion vom japanischen No-Theater einem Roman überzuhelfen? Das Interessante ist, ich habe hier in Venedig mit einer japanischen Kollegin darüber gesprochen und sie sagte mir, in Japan selbst ist das ein alter Hut. Das machen schon ganz viele und schon ganz lange. Ich glaube, im deutschsprachigen Kontext ist das schon neu. Es ist ein erzählerisches Experiment und das Interessante ist ja, dass die Figuren selbst sowas Funktionales bekommen. Also wir können uns gar nicht so richtig reinfühlen in so einen Nägeli, weil er letztendlich ja wie eine Puppe aus dem No-Theater ist, die dann irgendwie ganz schnell anfängt zu fliegen und am Ende verschwindet. Da entstehen natürlich Leerstellen, das kann man sehr beliebig finden. Ich fand es interessant, weil innerhalb dieser Leerstellen selbst Nägeli von zwei Männern erzählt hat, die letztendlich immer noch Geister waren, die es nie geschafft haben, sich fest zu verankern in dieser Welt, nie es geschafft haben, eine Liebe irgendwie aufrecht zu erhalten, eine Beziehung zu führen, weder zu den Eltern noch zu einer Frau. Das ist eine Geistergeschichte. Deshalb heißt dieses Buch auch Die Toten. Und diese ganze Filmebene, die Filmgeschichte, in der sich der Roman bewegt, ist das eigentlich wesentlich für diese Geistergeschichte oder ist das eher so ein Beiwerk für den Roman? Ich muss schon sagen, es ist ein interessanter Kontext, es ist ein interessanter Hintergrund. Mir hat sich aber nicht unbedingt erschlossen, warum das unbedingt der Film sein muss. Ja? Es hätte genauso gut das Theater sein können oder eben die Literatur vielleicht sogar. Es ist interessant, weil er immer wieder sehr bekannte Namen aufkommen lässt. Also Charlie Chaplin spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Film. Die Kritikerin Lotte Eisner oder Siegfried Krakauer in der Berlin-Episode kommen vor. Also er verfällt dann auch in so eine Art Name-Dropping. Ich finde nicht, dass er dann über das filmhistorische Wissen hinaus etwas erfindet. Es gibt zahlreiche Anachronismen, da werden Filme hochgejubelt, die in den 1930er Jahren im Westen noch gar nicht bekannt waren. Da gibt es so auch ein paar Fehler. Ich weiß, dass Kracht extra damit arbeitet, dass er das irgendwie so zusammenfasst, also die Filmgeschichte in einem Punkt kulminieren lässt in den 1930er Jahren. Aber ich hätte das ehrlich gesagt nicht wirklich gebraucht. Das verleitet auch so ein bisschen zum Spekulieren. Er sagt ja auch immer wieder, er wäre gerne Regisseur geworden, ob er das schon als Drehbuch angelegt hat. Aber wie gesagt, ich hätte das in der Form nicht gebraucht. Jetzt haben Sie schon so ein paar Einschränkungen gemacht. Wenn Sie jetzt alles zusammennehmen, was sagen Sie denn? Überzeugt Sie der neue Kracht-Roman? Ich bin zwiegespalten. Ich finde das erzählerische Experiment am Nottheater sehr interessant. Nachdem ich es dann gelesen habe, weiß ich nicht, ob dieses Experiment aufgegangen ist. Ich glaube eher nicht, aber dass er es gewagt hat, das finde ich dann wirklich mutig. Und das hat die Lektüre letztendlich dann doch gelohnt. Also ein Roman, der auch vom Film erzählt, Christian Kracht, Die Toten, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit gut 200 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Und Patrick Welinski, da Sie gerade in Venedig sind bei den Filmfestspielen, schauen wir doch am Ende noch mal kurz auf die andere Seite. Also wir hatten jetzt einen Roman, der vom Film erzählt. Wie ist es denn mit den umgekehrten Fällen in Venedig jetzt, mit Filmen, die von Literatur erzählen oder die auf Bücher zurückgehen? Gibt es viele solcher Filme? Oh ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin hier auf einer Buchmesse und nicht auf einem Filmfestival. Jeder zweite Film ist eine Literaturfilmung. Erst gestern sahen wir die Verfilmung des französischen Klassikers Ein Menschenleben von Guy de Maupassant. Sehr naturalistisch inszeniert von Stéphane Brisé, diese Frauengeschichte im 4:3 Stummfilmformat. Also wirklich interessant, wie er nochmal versucht, die Essenz von Maupassant, der zeigt, wie ein Leben scheitert, wie viele negative Wendungen es nehmen kann. Da war ich doch sehr angetan. Aber interessanterweise, der beste Film über Literatur ist gar keine Literaturverfilmung. Er kommt aus Argentinien und heißt Der Ehrenbürger. Und er verfolgt einen fiktiven argentinischen Literaturnobelpreisträger, der nach dem Literaturnobelpreis nicht weiß, was er machen soll und zurück in sein Heimatdorf kommt, wo er vor 40 Jahren geflohen ist. Und all die Menschen beginnen ihn zu jagen und ihm Vorwürfe zu machen, dass er ihre Geschichten ausgebeutet hat, dass er angefangen hat, ihre armselige Herkunft für seine großen Romane zu verwenden. Und das war interessant zu sehen, dass hier ein Film versucht, diese essentiellen Fragen, was ist Fiktion, was darf Fiktion, welche Funktion hat der Schriftsteller in unserer Welt, zu verarbeiten. Dieser Film gilt auch bis jetzt als einer der ganz großen Favoriten hier am Lido, Der Ehrenbürger aus Argentinien. Also großer Auftritt für die Literatur jetzt bei den Filmfestspielen in Venedig, das haben wir von Patrick Welinski erfahren. Vielen Dank.